Bruchstück für Luigi Nono. Das Gras noch müssen wir ausreißen, damit es grün bleibt. In Auschwitz die Nagelspur. Mann über Frau über Kind. Die zerbrochenen Gesänge. Der Kirchenchor der Maschinengewehre. Gesang der zerschnittenen Stimmbänder. Marsyas gegen Apoll. Im Steinbruch der Völker. Das Fleisch der Instrumente. Welt ohne Hammer und Nagel. Unerhört. Heiner Müller, im Mai 87 schrieben Sie den Text Der Wald von Baselitz. Die letzten Zeilen lauten, ich will das mal zitieren: Wie grüßt man die Schönheit, wenn man auf der Netzhaut die Nagelspur an den Wänden der Gaskammer trägt? Mann über Frau über Kind. Das eingangs von Ihnen gelesene Gedicht hatte ja auch eine ähnliche Motivik. Hat Sie das Thema Faschismus jemals losgelassen? Nein, natürlich nicht, weil ich meine Kindheit ist geprägt davon und dadurch meine ganze Biografie. Ich kann es mir nur nicht so einfach machen. Ich glaube, man muss da ein bisschen aufpassen. Es gibt ja auch einen nicht-faschistischen Antisemitismus. Man kann das nicht einfach gleichsetzen. Das nebenbei. Was den Adorno betrifft, also unser Thema eigentlich, der Satz, also nach Auschwitz keine Gedichte, der ist einerseits zu optimistisch, weil es gibt natürlich auch nach Auschwitz noch ausreichend mehr Kitsch als Kunst. Und Kitsch auch insofern, als so geschrieben wird, als ob es Auschwitz nicht gegeben hätte. Es gibt auch nach Auschwitz wieder mehr Verdrängung als Analyse. Das wäre der Optimismus von Adorno. Und es ist, der Satz ist zu pessimistisch, weil Kunst ja immer mehr auf eine mögliche, bessere Welt aus ist oder ausgewiesen ist, als auf die Abbildung der Wirklichen. Insofern ist es ein Satz, der verständlich ist aus der Situation eines jüdischen Intellektuellen nach dem Krieg, aber er ist ein bisschen zu einfach. Die Frage an Heiner Müller: Genügt es, wenn man sagt, nie wieder reicht es aus, Stücke der Warnung, des Gedenkens zu schreiben? Kann man beim bloßen Sezieren der Katastrophe stehen bleiben, bezeugend die Ohnmacht des Individuums, das den kommenden Katastrophen ausgeliefert ist? Ja, natürlich nicht mehr. Das ist ja eine rhetorische Frage. Aber das Problem ist ja, was Sie, Herr Worm, gerade angesprochen haben. Man muss doch mal versuchen herauszufinden, was da passiert ist. Und Auschwitz ist ja eine Konsequenz und kein Naturereignis. Das ist die Konsequenz. Das sind alles nur Annäherungen eines selektiven Denkens. Und dieses selektive Denken hat Geschichte und hat Tradition, das ist Jahrtausende alt. Und Auschwitz ist die äußerste Konsequenz davon. Und nur wenn man sich nicht hypnotisieren lässt von dieser Konsequenz, kann man etwas dazu sagen, was hinausgeht über eine Abbildung. Es ist ja sowas wie ein Medusenblick, also ein Schrecken, der von diesem Ereignis ausgeht. Und da darf man sich wiederum nicht lähmen lassen. Ich finde zum Beispiel ist eine sehr makabre Geschichte, aber sie verweist auch auf einen Aspekt des Problems. Es gab einen UNESCO-Versuch, in Afrika, irgendwo in Zentralafrika, eingeborenen Filme zu zeigen, die noch nie ein Foto gesehen haben, geschweige denn einen Film. Man hatte zwei Arten von Filmen herausgesucht, einmal Kurzfilme mit Chaplin und Dokumentarfilme über Auschwitz und Buchenwald. Die Eingeborenen lachten überhaupt nicht über Chaplin, das erreichte sie nicht. Sie haben offenbar einen anderen Humor, also jedenfalls, da war keine Wirkung. Sie lachten ungeheuer über die Dokumentarfilme. Das löste ein großes Erschrecken aus bei den humanistisch gebildeten UNESCO-Leuten. Und auf Befragen sagten sie dann, sie hätten nie gewusst, dass Weiße so dünn sein können. Das ist eine schreckliche Geschichte, aber das verweist eben auch darauf, dass Auschwitz dann auch ein Phänomen des Kolonialismus ist. Es ist auch eine, die schrecklichste Episode in der Geschichte des Kolonialismus, von den Voraussetzungen her, vom Denken her. Ja, die Begriffe fielen Provokation und Schock. Heiner Müller, Sie sagten einmal, Kunst habe auch die Aufgabe, Wirklichkeit unmöglich zu machen. Und das sehe ich auch im Zusammenhang mit Ihren jetzt veröffentlichten Sachen auf dem Theater. Wie denken Sie darüber, ist Provokation und Schock, um mal bei diesen Stichworten zu bleiben, unbedingt notwendig, um bestimmte unaufgearbeitete Gebiete der Realität, der Geschichte bewältigen zu können? Ich würde nicht sagen, dass ich darauf aus bin oder ausgewesen bin, jemals zu provozieren oder zu schockieren. Es wurde so empfunden, es wurde so rezipiert. Mir selbst ist das danach erst immer klar geworden, wenn Leute schockiert waren oder sich provoziert fühlten. Es ist nur so, man hat sich immer noch nicht ganz abgewöhnt, auch bei uns nicht, von der Kunst etwas zu verlangen, was die Wirklichkeit vermissen lässt. Also wenn schon die Welt nicht heil ist, dann wenigstens ein heiles Bild der Welt in der Kunst. Also die Kunst als Droge. Als Droge, ja, oder als Illusion, was immer. Auch das hat natürlich dann mit Selektion zu tun wieder, ne? Und mit der Unfähigkeit, das andere zu akzeptieren oder zu tolerieren. Und das ist das, was gelernt werden muss und was ganz schwer zu lernen ist. In dem Zusammenhang habe ich aber wirklich eine Hoffnung, was Klaus Gysi sagte vorhin mit den jungen Leuten hier, die Generation, die das selbst nicht erlebt haben, die haben ja auch nicht erlebt, die eigene Ohnmacht oder die eigene Passivität, die eigene Feigheit, kann man leicht sagen, wenn man nicht dabei war. Ich glaube, es ist viel schwerer, die heute 20-Jährigen oder 16-Jährigen zu Verfolgern zu machen, als die 60-Jährigen. Die 60-Jährigen kann man viel leichter wieder zu Verfolgern machen, auch zu Verfolgern von Kunst, wenn Sie wollen, als die heute 16-Jährigen. Und das ist eine wirkliche Hoffnung. Dieter Gerhard Worm. Ja, Heiner Müller, auch ich hoffe natürlich. Und was wären wir alle ohne Hoffnung? Aber ist die Hoffnung nicht auch eine Gefahr, dass wir das Problem als fast gelöst betrachten? Ist es nicht vielmehr so, dass nicht nur der jungen Generation heute, sondern jeder Generation immer wieder die Dinge vor Augen gehalten werden müssen, dass wirklich einmal Sicherheit eintritt, dass solche Dinge sich nie wiederholen? Ich glaube, die Gefahr ist nicht gebannt. Sie bereiten mir natürlich ein seltenes Vergnügen, wenn Sie mich des Optimismus bezichtigen. Das passiert mir sehr selten. Wir sind uns da völlig einig. Vielleicht habe ich mich sehr verkürzt oder missverständlich ausgedrückt. Die, sagen wir mal, heute 20-Jährigen, die haben erlebt unter anderem auch viel Restriktion und Repression vom Kindergarten an in der Schule. Also man kann nicht sagen, dass die Erziehung, bei uns die Erziehungs Institute besonders liberal oder tolerant sind. Darauf gibt es natürlich verschiedene Reaktionen bei verschiedenen Jugendlichen. Aber wichtig finde ich, und das ist ziemlich deutlich, die Solidarität mit Verfolgten, die sich auch in so einer Sache ausdrückt. Es ist doch kein Staatsauftrag, den sie da ausführen. Sicher spielt das zum Teil eine Rolle, dass sie darauf hingelenkt werden. Aber es ist ein wirkliches Bedürfnis, sich mit Verfolgten zu solidarisieren, also mit Minderheiten. Mit Minderheiten. Aber was ist, wenn diese Minderheiten einmal wieder Mehrheiten sind? Ja. Naja, es ist doch überhaupt keine Garantie, dass sich sowas nicht wiederholt. Die gibt es doch gar nicht. Das ist doch ganz klar. Und man muss auch aufpassen, bei uns ist das, also Antifaschismus, sehr lange auch als Alibi gehandelt worden für Dinge, die man nicht erklären oder analysieren musste oder glaubte, nicht erklären oder analysieren zu müssen, weil man sagen konnte, wir müssen das aus antifaschistischen Gründen machen. Das war auch oft, und da muss man sicher aufpassen, ein Etikett, um Diskussionen zu verhindern oder auch Analyse einzuschränken. Naja, aber gleichzeitig war es natürlich so, dass der Begriff Antifaschismus für jene Generation, die Anschlussgeneration, die den Faschismus erlebt hatten, völlig klar war. Also mit anderen Worten, die Frage der Erläuterung, war da weitgehend überflüssig. Die stellt sich und eigentlich jetzt erst in der Form, wo es sich um Generationen handelt, die sich unter dem Faschismus nichts mehr vorstellen können. Und dann erhebt sich natürlich die Frage, was ist der Antifaschismus? Aber der Antifaschismus, so wie wir ihn sehen, ist doch nun wirklich keine Ausrede, eigentlich ganz im Gegenteil. Also wir sagen, gut, der Antisemitismus in der DDR, dessen sozialökonomische Wurzeln sind beseitigt. Das ist einfach richtig, würde ich sagen. Das Zweite ist, wir sagen, es ist ein strafrechtlicher Tatbestand bei uns. Das stimmt auch. Aber es ist natürlich nicht das ganze Problem. Auch das Böse hat seine Tradition und wirkt weiter. Das heißt, die Frage der geistigen, ideologischen, politischen, auch menschlichen Ich würde es noch ein bisschen differenzieren vielleicht. Was nicht vorbei ist, sind faschistische oder faschistoide Haltungen und Verhaltensweisen. Mit den Verhältnissen ist das ja nicht automatisch abgeschafft. Ne? Also mit den Nein, das kann man nicht sagen. Das ist das Problem. Ja, die Frage ist nur, woran man dabei denkt. Also gut, wir haben diese Erscheinungen bei einigen Jugendgruppen und so weiter. Nein, ich meine gar nicht aber nur ich weiß diese schon, ja, ich weiß schon, was du meinst. Die gibt es auch in Büros. Ne? Naja, sicher. Also es wird immer ein menschlicher Rest bleiben, der zu einer bestimmten Gefährdung automatisch führt. Auch in Verhaltensweisen zu Ausländern. Das zu leugnen, ja. Aber ich wollte Folgendes sagen, also der alte Helmut Ahrs pflegte zu sagen, Antisemitismus gibt es nicht. Er ist bei uns strafbar, die Regierung bekämpft ihn, die Gesellschaft wünscht ihn nicht, aber natürlich gibt es noch Antisemiten. Das ist doch ganz klar, wohin sollen die verschwunden sein? Also, dass es immer Reste in der Gesellschaft gibt und die virulent werden können, das ist das eine. Aber genau deshalb fanden ja eigentlich diese Feierlichkeiten zu der Pogromnacht statt. Denn wie soll man sich da auseinandersetzen, wenn nicht bei solcher Gelegenheit? Also ich würde sagen, das sollte man doch in dem Zusammenhang sehen. Ich meine, da sowieso Juden und Kommunisten immer in einem Satz genannt wurden von den Nazis und nicht nur von ihnen hier, weil es überhaupt so war, liegt uns das doch alles außerordentlich am Herzen. Also der alte Zweig, der hat mal gesagt, die volle Emanzipation der Juden wird dann erreicht sein, wenn die Menschen der Gesellschaft völlig emanzipiert sind. Das heißt, er hat da ein Zeichen gesetzt, im Zuge welcher Entwicklung das aufgehoben wird. Und ich würde sagen, dazu gehört doch hier, Heiner Müller hat gesagt, die Kunst ist immer auf Besseres aus. Das stimmt auch. Deshalb hat ja auch in den Diskussionen drüben gegen Jenninger die Frau, na, wie heißt sie von der FDP? Brüchel. Ja, gesagt, man müsste mal den unerhörten Beitrag der Juden zur deutschen Geschichte, Kultur und Wissenschaft darstellen. Und das ist ja genau das, wovon wir ausgegangen sind. Und wenn ich an den Satz von Zweig denke, dann heißt das ja eigentlich, dass alle diese Bemühungen überhaupt nur in einer Gesellschaft Erfolg haben können, deren Ziele, und auch in einem Staat, dessen Ziele im Grunde auf das Gleiche ausgerichtet sind, was Heiner Müller nennt, Kunst zielt auf Besseres. Also nur dann kann sich das ja entfalten. Aber dass wir auch, ich meine, schon von den internationalen oder internationalen Umgebung her und allem, was sich abspielt in der Welt im Augenblick, dass das nun immer wieder ein Thema werden wird, aufs Neue, ist klar. Und vor allen Dingen darf man nie vergessen, dass jede Generation diese Fragen neu stellt und neu für sich bewältigen muss. Wir hatten früher mal ein bisschen vereinfachte Anschauung, dass sozusagen mit einer Generaldebatte eine Sache erledigt ist. Das ist natürlich nicht der Fall. Jede Generation stellt die Fragen neu und weder kann man es mehr absprechen, noch kann man es verhindern. Und ich hoffe doch, dass unsere Bemühungen einen großen Teil der Fragen beantwortet haben, die sie hatte. Ich finde es eigentlich bedauerlich, dass in unserer Runde nicht auch ein Jude vertreten ist, der vielleicht auch sagen kann, wie auf ihn diese Feierlichkeiten gewirkt haben. Ich habe gehört zum Beispiel, dass einige doch gesagt haben, dass sie diese Überfülle von Veranstaltungen, die nun bei uns zumindest losgeprasselt ist, eher peinlich fanden. Und das ist vielleicht auch eine mögliche Gefahr, dass dann eine Art von Philosemitismus entsteht, der die Differenzierung zurückstellt. Und ich glaube, man muss sich hüten vor einer Trauer, die dann umschlägt in einen Philosemitismus, der undifferenziert ist. Das gleiche betraf zum Beispiel diese Fassbinder-Debatte, dass dort um ein Stück ging in Frankfurt, wo dann eine Figur, die nur zufällig auch Jude war, etwas begangen hat. Es ging aber um das, was sie gemacht hat, nämlich die Geschäfte mit der Deutschen Bank. Also man muss aufpassen, dass nicht wieder aus diesem Philosemitismus möglicherweise gerade ein Antisemitismus erwächst, weil ein Schutzschild dann gegen die Juden, für die Juden, um die Juden aufgebaut wird, sodass man auch negative Aspekte gar nicht mehr aussprechen darf. Und ich denke, dass vielleicht eine jüngere Generation da etwas unbefangener ist und dann auch differenzierter urteilen darf, auch über Juden sprechen kann. Eine der schrecklichsten Geschichten, die mir dabei einfällt, es ist ja wirklich ein Problem, also gerade diese Frankfurter Geschichte mit dem Fassbinder-Stück, Juden, die Auschwitz überlebt haben, waren dann im Frankfurter Untergrund, also wieder ghettoisiert eigentlich, sie hatten keine andere Möglichkeit nach dem Krieg. Und dann sind sie reich geworden durch Spekulation und sicher nicht frei von kriminellen Aspekten. Ja. Aber das ist die Fortsetzung der Ghettoisierung. Ja, und dann wird das ein Problem, darüber wirklich frei zu diskutieren. Tun Sie mir mal bitte alle einen Gefallen. Wie lange will man eigentlich sich darüber unterhalten und streiten, dass die Juden genauso sind wie alle anderen Menschen? Nehmen wir die Frankfurter Grundstücksspekulation. Ja, da gab es ein paar dabei. Klar. Aber gemacht wird das überall. Leute spekulieren, Das Geld ist wertfrei. Auch rassisch überhaupt nicht bestimmbar. Das heißt schon mit der Frage, mit der sozusagen selbstverständliche Dinge dann projiziert werden auf den jüdischen Hintergrund als die Juden, fängt doch der Antisemitismus an. Das ist doch vollkommen klar. Und deshalb war ja für uns auch, ich meine, in meiner Jugend die Frage so furchtbar einfach zu beantworten. Wir haben sie doch überhaupt nicht gekannt. In der Partei, also in der kommunistischen Partei, war das nie ein Diskussionsgegenstand. Und es waren außerordentlich viele Juden dabei, aber mit absoluter Selbstverständlichkeit. Sie hätten doch nie einen Berliner Arbeiter hier zu erklären brauchen, der ist nicht schlechter und der ist nicht besser und so weiter. Das war doch alles selbstverständlich. Ja, aber natürlich bedeutet die faschistische Periode einen tiefen Schock. Wissen Sie, die Frage, ob man Schock braucht, um was zu verwenden, die ist wirklich so zu beantworten, dass man nur sagen kann, es wird nie möglich sein zu vermeiden, dass einige nicht schockiert sind, sonst wäre ja gar nichts Neues dabei. Ich will nochmal Heiner Müller fragen, weil vorhin der Satz fiel, Kunst weise auf Besseres hin oder Kunst ist darauf aus, auf Besseres aus. Wir wollen ja noch ein Beispiel bringen. Ein Stück von Ihnen hat Heiner Goebbels benutzt und eine Musik daraus gemacht, beziehungsweise ein Hörstück. Verkommenes Ufer. Ich wollte Sie einfach fragen, Verkommenes Ufer, ist das vergleichbar vielleicht sogar mit Denkansätzen, die in der Schlacht formuliert worden sind? Oder hat das mit Faschismus überhaupt nichts zu tun, Verkommenes Ufer? Wie sehen Sie das? Ja, zunächst mal überhaupt nicht. Das ist ein Titel wie andere auch. Ich glaube, man muss aufpassen, dass man nicht so viel Intentionen bei Kunstproduzenten vermutet oder die Intention ist nicht unbedingt der Text dann oder die Musik. Also ich kann die und die Intention haben, ich mache aber ganz was anderes, wie sich dann am Schluss herausstellt. So einfach ist das alles nicht. Auch mit der besseren Welt, was ich meine, ist zunächst mal, dass Kunst überhaupt nur eine Funktion hat für die Gesellschaft, wenn sie nicht nur abbildet, was ist, sondern noch auf etwas anderes verweist, was sein könnte. Und das heißt aber nur gar nicht, dass sie besonders gutartig oder ja, im Falle von Musik schön klingen muss, damit wir uns da nicht missverstehen. Es gibt einen anderen Satz, den ich auch gern unterstreiche von Gottfried Benn. Das Gegenteil von Kunst ist gut gemeint. Das ist, glaube ich, ein sehr wichtiger Satz in dem Zusammenhang.